Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 996 an Schiller, Weimar, 24. April 1805. Wollten Sie wohl die Gefälligkeit haben, aus dem Geschriebenen den Artikel Lemire herauszunehmen? Soeben sehe ich, dass ich mich in der Person geirrt habe. G.